Vertrag der Sensationen. Fred und Erna erringen die Meisterschaft im 66-Stunden-Tanzen. Fred Droge läuft in 16 Monaten, 2 Tagen, 3 Stunden, 21 Minuten, 17,5 Sekunden um die Welt. Die berühmte Koloratursängerin Maria Polodi erschießt in der Theatergarderobe ihren Gatten und vergiftet sich mit Lippenschminke. Sensationen! Sensationen! Die Welt besteht aus nichts, nur aus Sensationen!